mir immer gut gehen. Hauptsache ist, ich bin gesund. Mit diesem Satz mach ich Schluss. Und das hat seinen Grund. Mein ganzes Sein geb ich dir hin. Du darfst mich ganz erfüllen. Hauptsache ist, es geht um dich und du kriegst deinen Willen. Ich bitt ihn an mit seinem Glanz. Tu mich eins, lies in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Nur keine Stress, das sag ich mir. Von allem möglichst viel. Mit diesen Sätzen mach ich Schluss. Ich hab ein anderes Ziel. Du sollst die Ruhe in mir sein. Du bist mir genug. Aus deiner Ruhe fließt mein Leben. Du bist wirklich klug. Ich bin dich an in deinem Glanz. Tu mich ein, fließ in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Erfolg um jeden Preis. Mit Leichen auf dem Weg. Es geht auch ohne mich ganz klar. Ich nehm den schmalen Steg. Ohne dich läuft nichts. Auf deinem Weg ist Leben. Es geht um dich, das ist ganz klar. Du bist der fette Segen. Ich bitte ihn dann in deinem Glanz. Tu mich ein, lies in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Zum Heilgefühl der Alkohol. Und ohne Fleiß kein Preis. Das ist ganz krank, das weiß ich wohl. Und Schluss mit diesem Scheiß. Die Gnade werde ich haben. Du bist mein einziges Glück. In deiner Schönheit baden und heil werden Stück um Stück. Ich bitte dich an in deinem Glanz. Tu mich ein, fließ in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Verstecken, wer ich bin. Und fragen, was bringt's mir? Das ist von Gassen will ich nicht. Dein Licht find ich in dir. Ganz ehrlich und ganz transparent frag ich, was bringt es dir? Es geht um dich und nicht um mich. Und das merk ich mir. Ich bin dich an in deinem Glanz. Tu mich ein, fließ in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Ich bin dich an in deinem Glanz. Tu mich ein, fließ in mich rein. Ich lass dich endlich Herr und Heiland sein. Lass dich endlich Herr und Heiland sein.